bist sterben, denn du bist sterben und nicht lieben dich, und nicht lieben dich bleiben. Denn du bist sterben und nicht lieben dich, und nicht lieben dich bleiben. Bestelle dein Haus. In deine Hände befehle ich. Paradise,